Die ausländischen Massenmedien meldeten am 14. und 15. April die Erklärung des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee, in der der Wille der Armee und Bevölkerung der DVRK zur härtesten Entgegnung gegen die feindseligen Kräfte bekannt gegeben wurde. Unter ihnen waren in Russland 30 bedeutende Medienorgane wie die Nachrichtenagenturen TASS und RIA Novosti, die Zeitungen Izvestia und Rossiyskaja Gazeta und der Fernsehsender Kanal 5, in China die Nachrichtenagentur Xinhua und der zentrale Fernsehsender, in Iran die Nachrichtenagentur ILLA, in Indien die Zeitung Times of India und der TV-Sender ND, in Japan die Nachrichtenagentur Zizi und in der Demokratischen Republik Kongo die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studentenkomitees.